Studiozeit. Heute Hörspiel. Heute eine neue Produktion des Südwestrundfunks, dem Haussender des Autors Rohr Wolf. Der Deutschlandfunk hat bisher fast alle seine Stücke gesendet. Einige, die längst Hörspielklassiker geworden sind, bereits mehrere Male, wie die Radioballade Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika, die 1987 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde, oder die Durchquerung der Tiefe in 13 dunklen Kapiteln, eine Koproduktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk. Über Rohr Wolf schreibt der Hörspieldramaturg Hans Burkhard Schlichting: Seine Geschichten wirken wie Fundstücke, seine Pointen wie trickreiche Fügungen aus dem Repertoire der Anekdotenerzähler. Die Spiele, deren Ausgang offen ist, haben ihn seit jeher am meisten begeistert. Mit Texten und Originalton-Hörspielen wie Die heiße Luft der Spiele, Schwierigkeiten beim Umschalten oder Der Ball ist rund, in denen er die Sprache der Sportreporter und Fußballfans verarbeitet, ist er weit über die literarische Öffentlichkeit hinaus bekannt geworden. Aber der Fußball ist nur einer der vielen bizarren Spielräume, aus denen sich seine Schreibfantasie entfaltet hat. Rohr Wolf ist für seine faszinierten Leser kein einfacher Geschichtenerfinder und für seine Hörer kein Stückeschreiber im landläufigen Sinn. Seine Erzählform ist die Collage. Unser heutiges Stück, Mehrere Männer, ist schon im Jahr 1987 als Prosaband erschienen und von Rohr Wolf selbst mit surrealen Bildcollagen illustriert worden. Freischwingende Rhythmen des Erzählens durchziehen alle Kunstgattungen, die bei ihm zusammentreffen, die Prosa, das Hörspiel, wie auch die fantastischen Szenarien seiner Bilder. Ein Mann. Ein anderer Mann. Ein Däne. Vier Männer. Mehrere Männer. 32 ziemlich kurze Geschichten von Rohr Wolf. Zu Gehör gebracht von Antje Vohwinkel. Ein Mann nahm ein Lama. Ein Mann nahm ein Lama, schnitt ihm ein Loch in den Hals und entfernte durch dieses Loch alles, was sich im Inneren des Lamas befand. Nicht bloß die Eingeweide, sondern auch das Fleisch und die Knochen, so dass am Ende nichts übrig blieb als das ausgehöhlte Fell. Hier und da, wenn gerade kein Lama zur Hand war, musste etwas anderes seine Stelle vertreten. Ein Mann hatte zweimal die Erde umfahren und alles gesehen. Unter anderem sah er in Co einen Schnellläufer. Er bot diesem Mann eine Wette darüber an, dass er wesentlich schneller laufen könne, und er gewann sie. Von da an trat er als Schnellläufer auf. Wohin er kam, strömten die Menschen zusammen. Er durchlief in fabelhaft kurzer Zeit alle Länder und ließ überall Staunen zurück. Später hat man ihn nicht mehr gesehen. Zu dem auch der Fotograf Schlegel erschienen war. Am Ende des Abends hob er sein Glas, trank Schlegel zu und rief: Hoch, Oranien! Hoch, hoch, hoch! Die Gesellschaft stimmte ein, obwohl nicht ein einziger der Gäste, ebenso wenig wie der Gefeierte, verstand, worauf sich der Trinkspruch bezog. Erst am folgenden Tag fand der sehr nachdenkliche Bibliothekar O., der auch zu den Anwesenden gehört hatte, heraus, wie alles zustande gekommen war. Der Mann hatte den Fotografen Schlegel mit dem Dichter Tieck verwechselt, diesen mit dem Dichter Tietke und dessen Hauptwerk Urania mit Oranien. Ach so, ach Quatsch. Ein Mann, ein Geiger, hatte das Geigenspiel in vollkommen neue Bahnen gelenkt. Man darf behaupten, dass weder vor ihm noch nach ihm ein größerer Geiger auftrat als er. Einmal kündigte er einen musikalischen Scherz an. Man war gespannt, zumal es eine gewisse Zeit dauerte, bis er mit seiner Geige erschien. Namentlich die Damen waren außer sich, als er sie endlich ans Kinn setzte. Hinterher aber meinte die Gräfin Kuh, dieser Scherz sei wohl doch nicht so bedeutend gewesen, wie man erwartet hatte. Vergraben, sang zuweilen. Er sprang aus dem Bett und begann im Garten zu wühlen. Ungeduldig singend suchte er nach den Wurzeln der Pflanzen. Im Dunkeln fand er sie aber nicht. Er freute sich über das rasche, durch schönes Wetter begünstigte Wachstum und riss singend viel aus dem Boden heraus, weil er alles für wucherndes, in der Gartentiefe fressendes Unkraut hielt. Auf diese Weise rupfte er schließlich sämtliche Pflanzen aus diesem Garten heraus. Dann sang er ein bisschen, dann schlang er schnell alles hinab, was man ihm vorsetzte. Er zeigte mir dieses ganz pflanzenlose, ganz baumlose Land und sagte: Gehen wir weiter zum nächsten Mal. Ein Mann kam und legte einen Zylinder in einem mit kaltem Wasser gefüllten Topf. Setzte den Topf auf den Ofen. Brachte das Wasser langsam zum Kochen. Darauf entfernte der Mann den Topf vom Ofen, ließ das Wasser abkühlen, nahm einen Zylinder heraus, setzte ihn auf den Kopf. Grüß Gott. Guten Tag. Und ging mit großer Entschiedenheit der Festigkeit des Zylinders gewiss wieder davon. Drei Tage lang ist ein Mann im Einkaufszentrum von Utrecht auf der Suche nach dem Ausgang umhergeirrt. Er hatte im vorösterlichen Gedränge die Orientierung verloren. Nach seiner Rettung erklärte der Mann, er habe es nicht gewagt, nach dem Ausgang zu fragen. Mir liegt wenig daran, die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, zu erzählen. Zieren Sie sich nicht. Ja, erzählen Sie doch. Ich könnte ebenso gut wie Sie auf diese Geschichte verzichten. Ach, kokettiert. Wir wollen nicht verzichten. Er tut nur so. Am Ende wird er uns alles sagen. Ich könnte auf alle Geschichten verzichten. Obwohl ich gelegentlich gern ein paar Mitteilungen mache. Jetzt zum Beispiel? Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Nur fürchte ich, dass Ihnen diese Mitteilungen längst bekannt sind, weil ich sie schon an anderen Stellen gemacht habe. Nun reden Sie doch. Was für Stellen? Lass ihn doch. Ich bin also der Meinung, dass es ganz überflüssig ist, weiterzureden. Sie haben gar nichts zu sagen. Geben Sie es zu. Er sagt nichts. Weil aber das Überflüssige zuweilen etwas Reizendes hat, sollen Sie wenigstens den Schluss der Geschichte hören, den letzten Satz. Na sehen Sie, es geht der etwa folgendermaßen aussehen würde. Der Mann erhob sich und war froh darüber, dass alles gut ausgegangen war. Ich weiß, wie angenehm dieser Satz so für sich gesprochen klingt. Deshalb überlasse ich Sie jetzt diesem hübschen Gefühl und entferne mich. Sie werden mein Entfernen gar nicht bemerken. Ja? Was für... So! Ein Mann, ein Schwimmer, schwamm, nachdem er sich durch einen kleinen Imbiss gestärkt hatte, in der Nähe der Schwimmschule ab. Ursprünglich hatte er nur die Absicht, nach Krems zu schwimmen. Aber da er sehr schnell schwamm, merkte er erst in Melk, dass er an Krems längst vorbeigeschwommen war. In der Nähe der Brücke wurde er von einem Angler bemerkt und angerufen. Es ergab sich ein kleines Gespräch, das durch das Aufkommen von Westwind beendet wurde. Auf seinem Weg begegneten ihm nur 3 bis 4 Dampfer. In Ips verließ dieser Mann das Wasser, in tadelloser Verfassung, und war sehr bald in der Menschenmenge verschwunden. Wenig Erfreuliches ist von einem Mann aus Goms zu berichten, der einen Abhang herabsprang, weil er uns seine Absichten mitteilen wollte. Infolge der großen Geschwindigkeit konnte er aber kein Wort herausbringen. Er war derart erschöpft, dass er, als er unten ankam, umsank und schwieg. Mir ist, wie man bemerken wird, dieser Mann nicht so wichtig. Glauben Sie das? Man wird auch bemerken, dass es mir völlig unmöglich ist, seine Ansichten, die ich für grundfalsch halte, im Rahmen eines so kurzen Artikels auch nur einigermaßen ausführlich zu behandeln. Zumal er gerade aufsteht und geht. Also ich gehe dann. Ohne sich um die Aufregung zu kümmern, die sein Auftritt verursacht hat. Und wir? Sollten wir nicht auch? Der unter anderen Umständen gar nicht erwähnenswert ist. Ganz und gar nicht. Kam, ich erwähne das hier nur am Rande, eines Morgens aus einer Tür. Alles, was wir erwarten, ist jetzt ein Schuss, ein Stoß oder Sturz. Hatte die Absicht, die Welt zu Fuß zu durchwandern und war am Vormittag losgegangen. In der Mittagszeit hielt er an, um sich beim Publikum beliebt zu machen. Angenehm. Sehr erfreut. Er erzählte von der Stadt Bex und machte eine recht hübsche Bemerkung über Bux, der sich bald ein paar passende Worte über Bitch anschloss. Ehe wir uns aber in Bitch richtig auskannten, befand sich der Mann schon in Brick, von wo er in einem einzigen Bogen nach Lax ging. Natürlich nicht ohne einen der kleinen Abstecher nach Gletsch erwogen zu haben. So plauderte er sich durch den Kontinent. Thank you. streichelte die Gegenstände der Natur, aber auch die gebuckelten Viadukte, die langen, aus tiefen Schluchten hervorbrechenden Brücken. Er schlüpfte über das Wasser und durch die Luft. Kurz darauf fesselte er unsere Aufmerksamkeit mit etwas ganz anderem. Die Orte schwirrten vorbei. Dieser Mann schrie nicht, er redete nicht einmal laut. Ich würde sagen, er flüsterte. Ein Mann? Ein Posaunist? Woher sagten Sie? Niemand weiß, wo er herkam. Wurde bei einer Wanderung durch das Zillertal am Donnerstag von einem Unwetter überrascht und dabei von einer Sturzflut mitgerissen. Niemand weiß, wohin er verschwand. Rubini, der berühmte italienische Sänger, der nach einem zaghaften Anklopfen durch die Tür trat. Oder trat er die Tür ein? Rubini also kam auf mich zu. Er sang nicht, er sagte... Mein Herr, Sie bedeuten mir nichts. Ihr Befinden ist mir egal. Ihr Schicksal geht mich nichts an. Die Verhältnisse, in denen Sie sich befinden, sind gewiss scheußlich, aber sie interessieren mich nicht. Es kommt mir auch nicht darauf an, was Sie sagen. Ihre Worte nehme ich nicht zur Kenntnis. Ich höre sie gar nicht. Ich mache mir nichts aus Worten. Deshalb passen Sie auf. Ich werde Sie jetzt verlassen. Ich habe keinen Geschmack an Ihren Zigarren. Sie sind schauderhaft. Wie die Zustände, in denen Sie leben. Ich werde jetzt gehen. Sie sehen mich niemals wieder. Von diesem Moment an sah ich den Mann überall. Rubini, der Liebling des Publikums, saß in jedem Café, das ich besuchte, raschelnd hinter der Zeitung. In jedem Treppenhaus stieg er mir hutlos entgegen, mit einem kurzen, gefährlichen Lachen. Rubini tanzte auf der Terrasse des Grand Hotels, in diesem leichten, klirrenden Leben. Ich sah ihn frackschwarz im Kurhaus einer gebogenen Dame die Hände reiben oder aus Anlass einer ganz allgemeinen Erschöpfung auf einer Parkbank sitzen und in die Luft hinaufpfeifen. Eines Nachts sprang ich aus meinem Bett zum Schrank, den ich aufriss. Ich griff in die Dunkelheit hinein und fasste in einen menschlichen Körper, der einen grässlichen Schrei ausstieß. Die Haut war fast kahl. Möglicherweise Rubini. Doch ich bin nicht ganz sicher. Im Augenblick spielt das auch keine Rolle, da er gerade im Stadttheater die Arme ausbreitend mit aufgerissenem Mund von oben auf mich herabsinkt. Das ist er. Wenn ich ihn sehe, mache ich mir Gedanken, aber ich mache mir auch Gedanken, wenn ich ihn nicht sehe. Ich mache mir immer Gedanken. Und das ist, zieht man die Prachtlosigkeit seiner Stimme in Betracht, wirklich nicht nötig. Sein Name war Mann. Ha ha ha ha! trat in ein Zimmer und sah einen Stuhl. Auf diesem Stuhl saß eine freundliche Frau. Er lachte und hob sie hoch, und den Stuhl, auf dem die Frau saß, hat er auch hochgehoben und auch das Brett, das die Frau in der Hand hielt. Auf dem Brett stand ein Teller, und den hat er ohne zu zögern mit hochgehoben. Und der Löffel, der in der dampfenden Suppe lag, hob er, ohne sich die geringsten Gedanken zu machen, ebenfalls hoch. Er hob alles hoch, was er sah. Seine Mutter hob er am Muttertag hoch und sagte, ohne dich wäre ich niemals der Meister geworden. Und das war Mang? Das war Mang, ein Mann. Eines Tages fiel ein Mann vom Stuhl. Nein. Er saß, wie berichtet wurde, auf die gewöhnlichste Weise auf einem Stuhl und fiel plötzlich herunter. Als er am Boden lag, sah er plötzlich auch einen anderen Mann, den er zuvor gar nicht beachtet hatte, vom Stuhl fallen. Und kurz darauf einen bisher noch nicht in Erscheinung getretenen dritten Mann. Als alle am Boden lagen, begann die Sache erst richtig. Plötzlich fiel auch ein vierter Mann vom Stuhl. Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was später passierte. Herr Beck, ein neuer Dirigent, hat im vergangenen Winter großes Aufsehen erregt durch die erstaunliche Beweglichkeit, die er entwickelt, sobald er ans Pult tritt und seinen Taktstock ergreift. Von den Erfolgen im Spezialitätentheater ist wiederholt die Rede gewesen. Dieser tollkühne Mann setzt alles aufs Spiel, indem er Abend für Abend aus großer Höhe seine aus mehr als 60 Männern bestehende Kapelle dirigiert. Die geringste Abweichung, ein Fehltritt etwa, eine einzige falsche Bewegung, und er würde unweigerlich in die Tiefe stürzen. Gegen die Sache wäre nichts einzuwenden, wenn Beck, der als Kenner der allgemeinen Konzertverhältnisse gilt, gute, anständige Musik machen würde. Leider ist er der Meinung, dem allerniedrigsten Geschmack der Menge folgen zu müssen. Und stellt deshalb ganz ungemein minderwertige Programme zusammen. Wie angenehm, ist es deshalb, von einer anderen Kapelle berichten zu können, die von Herrn Böttke geleitet wird. Dieser Mann hat erkannt, dass die bisher geübte Programmgestaltung alles in allem eine Gefahr für die Erziehung des Ohres ist. Unsere Welt, sagt Böttke, hat nicht mehr viel Zeit für die Musik. Von diesem Gedanken ausgehend stellt er sich auf den Standpunkt, dass die Geschwindigkeit der Musik erhöht werden muss. So spielen in seinen Vorstellungen nicht nur Minuten, sondern sogar Sekunden eine bedeutende Rolle. Böttke ist es gelungen, ein Musikstück von ursprünglich 42 Minuten Länge in einer erheblich kürzeren Zeit zu spielen. Das ist noch nicht alles. Er hat auch schon, da er ein ganz hervorragender Automobilsportler ist, aus einem Auto heraus dirigiert und aus einer fahrenden Lokomotive, während seine Kapelle mit der Beschleunigung des Zuges ohne wirkliche Schwierigkeit Schritt halten konnte. Beginnt das Orchester, das gegenwärtig zu den schnellsten Erscheinungen auf dem Gebiet der Musik gehört, eine Sonate zum Beispiel in Porz, dann spielt man den zweiten Satz schon in Deutz, das in großer Eile durchquert wird. Der Schluss, noch vor der Ankunft in Sülz, befriedigt eigentlich keinen so recht. Dafür wird der Anfang des folgenden Stückes freundlich begrüßt. Ich will nicht behaupten, dass von nun an jede musikalische Aufgabe auf diese Weise gelöst werden kann, zumal das Tempo des Zuges, aus dem heraus Böttke seine Anweisungen gibt, fortwährend wächst. Eines Tages war es so groß geworden, dass das Orchester ihm nicht mehr zu folgen vermochte. Damals begann Böttke, die Musiker nach ihrer Schnelligkeit auszuwählen und so schwirrten sie durch Europa. Gerade noch hüllte der Nebel England sie ein, da stürmten sie schon durch das weiche, verwöhnte Frankreich. Unter dem Beifall der Presse wurde Italien passiert mit Werken von Tausmann, Konrad und Koch. Die Schweiz erschien und verschwand, noch hat man die Töne in Bern nicht vergessen, da jubelte man schon in Wien, denn ihre Geschwindigkeit ist wunderbar und gewaltig. In früheren Zeiten spielte die Musik oft wochenlang eine Rolle. Heute ist sie auf einen schönen Moment zusammengedrängt. Rasch saust sie rund um die Welt, die aufhorcht und wieder in Ruhe versinkt. Schon lange bricht kein Erstaunen mehr aus, wenn Böttke auftaucht und schallend vorbeitreibt, es ist ohnehin nichts mehr zu hören. Ein Mann hatte sich bei einem Spaziergang verlaufen. Man hat ihn niemals wieder gesehen. Ein Mann, ein Farmer, oder vielmehr ein Farmer, kam nach Fermo, das in Italien liegt, um eine Farm zu kaufen. Er erzählte von einer Formel, mit der er das Interesse der Welt auf sich lenken und sein Glück machen werde. Eine Zeit später äußerte er die Absicht, eine Firma gründen zu wollen. Verschwand aber kurz danach in Formosa. Im folgenden Jahr fand man ein Formular, in dem eine treffende Formulierung über die Form eines zu entwickelnden Hutes zu lesen war. Wir haben es mit einem Mann von Format zu tun. Sein Name war Schalzhofer. Ein Mann, ein gewisser Lang, wanderte aus nach Amerika und hieß eines Tages Faust. Aber das will nichts heißen. Und was ist mit Mang? Wie heißt der jetzt? Mein Mann hatte sich bei einem Spaziergang verlaufen. Man hat ihn niemals wieder gesehen. Das sagte ich bereits. Oh, Verzeihung. Ein Mann. Ich könnte viel von diesem Mann erzählen. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Ein Mann also, ein Däne, hat einem anderen Mann, der ebenfalls Däne ist, und seiner Frau, einer Dänin, eine Depesche übergeben. Das war, um einen gewöhnlichen Tag etwas lebhafter zu machen, gerade das Richtige. Wenn Sie meinen... Ich liebe nämlich die gewöhnlichen Tage nicht. Ich hasse Sie. Diese Kommunen ist störend, das war unerschuld. Die Fahrung til Hundested Kommune skulle spare 100 millioner. Löste ein Gummiband und zog es auseinander, drückte den Knopfschieber zu Beginn des Heraufschiebens des Schiebers ein und öffnete unter Anheben der Stange, wobei er darauf achtete, dass die Schieberklinke am Griff hörbar einrastete, einen Schirm, schloss ihn aber sogleich wieder durch einen Schlag mit der flachen Hand auf den Griff, schob ihn nunmehr zusammen und achtete darauf, dass der Stoff nicht zwischen den Schienen eingeklemmt wurde. Gut. Darum zupfte er, bevor er ihn ganz zusammenschob, den Stoff sorgfältig heraus, rollte den Stoff unterhalb des sich bildenden Pilzes, fasste den Pilz nun zusammen, schloss nun das Gummiband, zog das Futteral über und... Und? Und verschwand. Ein Mann hörte in seinem Zimmer, dass etwas tropfte. Da stellte er einen Eimer unter das Tropfen, aber der Eimer hatte ein Loch. Da stellte er den Eimer in eine Schüssel. Und weil die Schüssel ein Loch hatte, stellte er sie in eine Wanne, in der ein Loch war. Darum stellte er die Wanne in ein großes Becken. Freilich bemerkte er nun, dass das Becken ein Loch hatte. Doch der Mann wusste sich zu helfen und warf das Becken mit der Wanne, mit der Schüssel, mit dem Eimer, mit dem Loch in das Meer vor seinem Haus. Von nun an hatte er seine Ruhe und hörte kein Tropfen mehr. Ein Mann, viel zu heiter und glücklich, wenn wir den Ausgang dieser Geschichte bedenken, sagte, er sei einmal vor etwa 10 Jahren mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren und habe dabei, aus dem Fenster schauend in der Nähe von Omsk, den Mond so rasch vorüberfliegen sehen, dass er ihn für einen abgeschossenen Kopf gehalten habe. Dieser Mann, ein reich gewordener Tabakhändler, hatte ein gutes Gedächtnis. und ein eingedrücktes Gesicht. Und bleibt doch im Folgenden eine für uns ganz unbekannte Person. Aber nein, wir kennen ihn. Ja, ja. Er ist heiter und glücklich. Drei Tage lang ist ein Mann im Einkaufszentrum von Utrecht auf der Suche nach dem Ausgang umhergeirrt. Er hatte im vorösterlichen Gedränge die Orientierung verloren. Nach seiner Rettung erklärte der Mann, er habe es nicht gewagt, nach dem Ausgang zu fragen. Am Ende einer Verwirrung sprangen zwei Männer vom Dach eines Hauses herab. Der eine fiel auf die Straße, wo er sich unter die Menge mischte. Der andere stürzte in einen Kanal und schwamm durch das schwarze Wasser zum gegenüberliegenden Ufer. Einem Schleppkahn, an dem er vorbeikam, rief er ein lautes Grüß Gott zu. Aber nun geschah etwas, womit niemand an dieser Stelle gerechnet hatte. In diesem schweren, trägen, dick in die Dunkelheit hineinfließenden Moment. Ihres blutigen Ausgangs eigentlich doch eine recht hübsche Geschichte. Vier Männer. Ein Seifenreisender, ein Pantoffelmacher, ein Kunststopfer und ein Etagenkellner machten sich eines Tages auf den Weg, um sich die Welt anzusehen. Nach einer langen, beschwerlichen Reise durch große, wasserlose Gebiete kamen sie an das Meer und sprangen hinein. Es war ein sehr schöner Tag. So schön, dass man eigentlich schweigen sollte. Diese Ansicht war auch ein Neger. Ein Angehöriger der dunklen afrikanischen Völker, der gerade vorbeikam. Soll ich schweigen? Aber die Männer hatten den Mund voller Wasser und konnten nicht sagen. Überraschte die ganze Gegend, indem er feste und ziemlich umfangreiche Gegenstände ohne Schwierigkeiten hinunterschluckte, mit leichten Schlägen auf die Handgriffe. Nachdem er zwei Degen verschluckt und wieder herausgezogen hatte, verschlang er ein Bajonett, wobei das Gewehr weit aus dem Mund hervorragte. Den Abschluss der Sache bildete schließlich das nahezu vollständige Verschlucken eines Spazierstockes eines zufällig vorbeigehenden Mannes, der gar nicht wusste, was los war. Hey, der gehört mir! Ich glaube nicht an Zufälle. Springt mit Pfeife und Frack ein Mann von der Brücke in San Francisco. Der Mann heißt Kirk. Der Mann heißt Kirk und verlässt diese Welt, von der er nichts hält, mit einem ungeheuren Platschen. Er lässt nichts zurück als einen beschriebenen Zettel. Aber die Worte, die darauf stehen, kann man nicht lesen. Er hat eine schlechte Handschrift. Wo wollen Sie hin? Soll man Kirk gefragt haben, bevor er hinabsprang. Das sehen Sie doch, soll er geantwortet haben. Das sehen Sie doch. Halten Sie! Mir ist von diesem Fall nicht bekannt. Es ist ohnehin schon fast dunkel geworden. Ein Mann lag im Gras, um sich eine gewaltige Schlange vorzustellen, die herabhing, aber es fiel ihm nicht ein, vor diesem Produkt seiner Einbildungskraft davonzulaufen. Ein anderer Mann, der sich auch eine herabhängende Schlange vorstellte, ergriff entsetzlich schreiend die Flucht und verschwand in der Fremde. Etwas Ähnliches geschah einige Tage später auf dem Gebiet des Gehörs. Ein Mann stellte sich ein Gespräch vor und es geschah nichts, was zu erwähnen wäre. Ein anderer Mann stellte sich auch ein Gespräch vor. Der Mann lag im Gras, wie am Anfang meiner Geschichte, in dieser ganz leichten, ganz weichen, geräuschlosen Welt, von der ich erzähle, und plötzlich öffnete er den Mund. Es wäre nicht schwer, das Öffnen zu schildern und die Bewegung beim Sprechen, aber es wäre ganz überflüssig, ganz nutzlos, ganz aussichtlos. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt keinen Grund, das zu tun. Ich erwähne das ausdrücklich, obwohl der beschriebene Mann mir geraten hat, darüber zu schweigen. Ganz ohne Veranlassung musste ein Mann plötzlich gähnen, und zwar hier, vor unseren Augen. Es veranlasst uns, diese Geschichte, die wir gerade begonnen haben, augenblicklich zu beenden. Ein Mann zog die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, indem er mehrmals hintereinander einen Revolver abschoss und danach im Nebel verschwand. Im Wohnzimmer warf ein anderer Mann seinen Hut auf den Tisch und verschwand ebenfalls. Noch am gleichen Tag wurde ein dritter Mann im Süden von Sems auf dem Fahrrad vom Schneesturm erfasst und verschwand. Etwas anderes war es in Tampa, wo seit Jahren kein Schnee mehr gefallen ist. Dort verschwand eines Abends ein Mann in einer Zigarrenfabrik. Ihm rauchte Zigarren. Kurz zuvor war in Bonn zu einer Spazierfahrt ein Mann in den Bus gestiegen. Er fuhr nach Bordeaux und verschwand. Ein weiterer Mann verschwand in dem Augenblick, als er sich nach Amerika einschiffen wollte. Ein siebter Mann, ein achter, ein neunter Mann, alle verschwanden. Ein zehnter Mann schließlich. Ein guter Beobachter der Verhältnisse in den Bergen verschwand in der dünnen Luft des Karwendelgebirges. Ein elfter Mann war schon verschwunden, bevor man die Einzelheiten erfuhr. Es war ein ganz unbedeutender Mann, der kaum Anlass zum Nachdenken bot. Der Tag war vergangen und viele Männer waren verschwunden, darunter auch ein Bankier, der im Luxus lebte. In einem weichen, wehenden Mantel sah man ihn um die Ecke biegen. Am Ende war alles verschwunden. Die Nacht und der Tag, der Hut und der Tisch, der Wind und der Regen vor dem Fenster. Die Worte in meinem Mund und natürlich auch diese Geschichte, die gewiss zu den ungefährlichsten Geschichten gehört, die ich jemals erzählt habe. Mehrere Männer. 32 ziemlich kurze Geschichten von Rohrwolf. Mit Marie Goyette, Irm Herrmann, Peter Fricke, Jens Wawritschek und Christoph Zapatka. Ton Johanna Fegert, Peter Kainz und Andreas Meinitzberger. Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Maidon Bader. Die Musik spielte Der Club der Visionäre. Komposition Rolf Sudmann. Hörspielbearbeitung und Regie Antje Vohwinkel. Produktion Südwestrundfunk 2002.